gleich raus und darf dann zu euch. Vielleicht ist ja so, es freut sich wirklich niemand drauf, denn dann wird's Termin. Es ist und bleibt die Hölle, doch die Wahl hat man nicht, man hält nun mal die Treue. Mein Leben nicht vollständig, ihr wisst an welcher Stelle. Dazu wird mir nicht sein, doch das darf nicht sein. Es ist ja nicht so, dass ich euch verachte, nein. Ich bin längst weiter und es tut mir auch leid. Was ist denn das hier nur? Dieser deutsche Mann, der Arbeit vor das Leben stellt. Der Arbeit über